Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 5 bis 6. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Und lass dich dadurch nicht ermutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Gott segne dieses Wort. Seine Disziplin. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über Gottes Disziplin und wie Gott uns diszipliniert als seine Kinder, die wir Jesus Christus folgen. Und wichtig ist hier, dass wir verstehen, wenn es heißt, dass der Herr, im Vers 6, dass der Herr die zurechtweist, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt, dann ist diese Strafe, oder was da hier Strafe heißt, anders. Das ist eine andere Kategorie als das, was wir in unserem irdischen Verständnis als Strafe ansehen und verstehen. Ja, also das bedeutet eben nicht, dass es kein strafender Gott ist, mit dem wir zu tun haben, sondern das ist unser Herr Jesus Christus, der immer noch heilig ist, ja, auch obwohl er uns liebt, ja, aber auch heilig ist und eben uns hilft zu verstehen, dass wir, die wir zu ihm kommen, dass er uns es ist kein gutes Wort, dieses, also bestraft, Strafung. Ein besseres Wort dafür ist zurechtweist. Eine Zurechtweisung, wie es auch heißt. Ja? Und wichtig ist hier, dass wir verstehen, unser Herrgott, der uns liebt, wenn er uns zurechtweist, dass wir uns nicht dagegen auflehnen. Darauf kommt es an hier in diesem Vers. Und Gottes Disziplin drückt sich in verschiedensten Weisen aus. Und es kann eben auch sein, und das ist auch möglich und auch oft so, dass, egal wer wir nun sind, ob aus Mann oder Frau, dass uns andere Menschen, auch aus der eigenen Familie, in der Vergangenheit auch Leid antun oder Leid angetan haben. Und wichtig ist eben zu verstehen, dass Gottes Liebe und seine Disziplin sich nicht ändert und Gott uns immer noch liebt. Das ist sehr, sehr wichtig und eben auch am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, unser Jesus Christus, für die Sünden aller Menschen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, hier aber aufpassen, weil das so ist, durch die Auferstehung, ja, ist eben alles das, was Jesus getan hat, in seinem Körper erfolgt, für uns ist er eben gestorben für unsere Sünden und bietet uns die Einladung, zu ihm zu kommen. Und zum Beispiel, wenn uns Leid angetan wurde in der Vergangenheit, egal wer das war und was es war, die Vergebung ist nur möglich, dass wir Vergebung finden, dass wir sagen, Jesus Christus, dieses und jenes ist passiert in meinem Leben und ich überlasse das alles dir und in deine Hände und bitte helf mir, heile mich von Kopf bis Fuß, von innen nach außen, dass der Heilige Geist mich heilt und mir hilft und dass ich den Menschen vergebe, die mir Leid angetan haben. Und Jesus Christus hilft uns. Darauf kommt es an. Immer. Er hilft jedem reuigen Sünder, der zu ihm kommt, sich von der Sünde abwendet. Und es gibt keinen anderen Weg, ich wiederhole das nochmal, aufgrund der Wiederauferstehung, keinen anderen Weg, Vergebung zu bekommen, Vergebung zu finden, anderen Menschen zu vergeben, sich selbst zu vergeben, außerhalb von Jesus Christus. Nehmt euch das zu Herzen. Ja? Und wenn ihr zum Beispiel versucht seid oder wenn die Versuchung da ist, dann gibt uns unser Jesus Christus auch immer wieder den Ausweg mit jeder Versuchung. Geht rein in den 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12 bis 13. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, 12 bis 13. Ganz wichtig, sodass jedes Mal, wenn wir versucht sind oder die Versuchung da ist, gibt uns unser Herr Jesus Christus auch den Ausweg. Ja? Also, lest mal durch und Gottes Disziplin ist dazu da, uns näher zu bringen zu Jesus Christus und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst zu verstehen, was denn nun deine Disziplin ist und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass deine Disziplin Teil deiner Liebe ist uns gegenüber. Und wir danken dir für deine Hilfe und für dein Wort hier, dass du uns hilfst, tagtäglich aufs Neue in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und alles, was du in unserem Leben tust. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.